ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen. In diesem Podcast, und Sie sind hier völlig richtig, bringen wir feine Kriminalhörspielschätze, Unterhaltungskuriositäten aus dem Mono-Zeitalter. Und auf die heutige Ausgabe freue ich mich ganz besonders, denn die Krimireihe, um die es diesmal geht, gehört zu meinen persönlichen Favoriten. Aber vorher lauschen wir ganz weit zurück, in die Anfänge des Rundfunks. Wo geht es hin? Wir schalten um zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Rund 100 Jahre ist es her, lange vor der Gründung des HR, da startete die Südwestdeutsche Rundfunk AG aus Frankfurt ein eigenes regelmäßiges Programm im April 1924. So etwas gab es vorher nicht. Rundfunk, damals auch Drahtfunk genannt, war zu jener Zeit im Besitz von Privatunternehmen und nicht in öffentlicher Hand. Diese Unternehmen produzierten ein Programm, um die von ihnen hergestellten Radiogeräte zu verkaufen. Die alte Henne-oder-Ei-Frage ist diesbezüglich eindeutig beantwortet. Erst kam die Technik, dann das Programm. Frankfurt am Main auf Welle 467. Und eben auf dieser Welle 467 lief am 24. Oktober 1924 etwas ganz Besonderes. Nämlich dies hier. Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Zauberei auf dem Sender, so nannte sich diese Hörfunksendung. Hans Flesch war damals der Intendant der Neuen Welle aus Frankfurt und der Erfinder einer Geschichte um eine Sendestation, in der nicht alles nach Plan läuft. Psst, still! Hört ihr nichts? Die Musik! 22 Minuten skurriles Durcheinander und jede Menge akustische Effekte. Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden. Sowas hatte man 1924 noch nicht gehört. Und eben weil das alles glücklicherweise gar nicht wirklich passierte, sondern nur ein morgendlicher Spaß für die mutmaßlich 200 Hörerinnen und Hörer der Welle 467 war, gilt Zauberei auf dem Sender als erste fiktionalisierte Erzählung, ja noch besser, als das erste Hörspiel der deutschen Rundfunkgeschichte. Bisher war das Radio nichts anderes als Ausdrucksmittel bestehender Kunstformen. Aber wäre es nicht möglich, mit dem Radio künstlerische Wirkungen zu erzielen, die weder das Theater, noch das Konzert, noch das Kino zu Wege bringen? Die Geburtsstunde des Hörspiels Zauberei auf dem Sender von 1924 ist natürlich nicht erhalten. Diese Ausschnitte stammten aus einem Remake von 1962 und zu dieser Zeit hieß der Zaubersender längst wie heute Hessischer Rundfunk. Und eben aus diesem Hessischen Rundfunk kommt die wohl beste Kurzkrimi-Reihe der 60er Jahre. Um die geht es heute mal wieder. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Genau, Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerdeis. Es ist eine alte kriminalistische Erfahrung, meine Herrschaften, dass jeder Verbrecher bei seiner Tat, und mag er sie noch so schlau ausgedacht haben, einen Fehler macht. Das ist Kriminalrat Obermoos vom 3. Polizeirevier. Die große Schwierigkeit für uns Kriminalisten besteht eben darin, die Fehler der Verbrecher auch zu entdecken. Obermoos war natürlich kein echter Polizist. In seiner Rolle hörte man den Schauspieler Heinz Schimmelpfennig. Wie schwierig das im Einzelfall sein kann, möchte ich Ihnen heute an einem Fall zeigen, den ich Ihnen jetzt erzählen werde. So ungefähr begann jede Folge dieser Frankfurter Hörspielserie. 132 hat es gegeben, jede rund 15 bis 20 Minuten lang ein Dauerbrenner im HR zwischen 1959 und 70. Ich möchte Ihnen gleich zwei Episoden vorstellen. Jede bringt einen in sich abgeschlossenen Kriminalfall. Aber Sie können, wenn Sie gut aufpassen, schlauer sein als Obermoos. Ich bin gespannt, ob Sie auch dahinter kommen werden, wer es war. Denn ich werde Ihnen jetzt den Fall erzählen, aber die Lösung erst nach einer kleinen Pause. Sie sollen nämlich einmal selbst Detektiv spielen und versuchen, die Lösung zu finden. Kriminalrat Obermoos erzählt ist eine Rate-Krimiserie, ein Quiz. Der Fall wird als Hörspiel präsentiert, dann gibt es flotte Dixieland-Musik und schließlich die Auflösung. Alle Informationen, die Obermoos und sein Assistent Schultes erhalten, bekommen Sie auch. Sie lernen alle Umstände und Verdachtspersonen kennen. Wissen Sie auch, wen ich meine? Tja, der erste Fall kommt jetzt. Wir sind im Jahr 1961, lange vor digitalen Gadgets, DNA-Spuren und Überwachungskameras. Nein, wir sind im Zeitalter der Wählscheibentelefone, der Glühbirnen und der Taschenmesser mit Korkenzieher. Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerdeis. Die Regie hat Heinz-Otto Müller. Die Folge heißt Der Mann am Schreibtisch. Kriegen Sie raus, was geschah? Aber bitte raten Sie nicht und haben Sie auch nicht nur einen Verdacht. Wir Kriminalisten brauchen Beweise. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Meine lieben Hörer, ein wichtiges und heikles Kapitel für uns Kriminalisten sind die fingierten Verbrechen. Da wird jemand überfallen. Er hat eine fürchterliche Beule an der Stirn und er erzählt uns, dass ihn irgendein unheimlicher Fremder mit einem stumpfen Gegenstand über den Kopf geschlagen und ihm das anvertraute Geld entrissen habe. Dann stellt sich heraus, dass die ganze Geschichte von A bis Z erfunden ist. Ja, aber die blutunterlaufene Beule, heißt es dann, ist es denkbar, dass ein Mensch sich so etwas selbst beibringt? Nein, das ist unwahrscheinlich. Nur erklärt sich dieses famose Alibi, die Beule an der Stirn, ganz anders. Ich habe den Fall einmal erlebt. Es steckte kein Räuber dahinter, sondern eine harmlose Haustür, gegen die der Mann mit aller Wucht im Dunkeln gerannt war. Erst die Beule hatte ihn auf die Idee gebracht, einen Überfall zu fingieren. Aber das sind die verhältnismäßig harmlosen Fälle. Viel schwieriger sind die fingierten Kapitalverbrechen. War es wirklich ein Unfall? Ein Selbstmord? Oder war es etwa ein Mord? Es kommt immer wieder vor, dass wir vor einer solchen Frage stehen. Die Antwort, von der alles Weitere abhängt, kann verteufelt schwer sein. Ich möchte Ihnen heute einen solchen Fall erzählen, bei dem es sich als wichtig erwies, von vornherein auf alle möglichen Einzelheiten zu achten, bis zu der Frage, wie lange eine Glühbirne braucht, um zu erkalten. Die Geschichte begann mit einem Anruf beim 3. Polizeirevier. Mein Beamter Schultes und ich hatten dort zu tun gehabt. Wir wollten gerade gehen, als der Anruf kam. Ich blickte auf die elektrische Uhr oben an der Wand. Es war 6 Minuten vor Mitternacht. Ein junger Beamter, er hieß Möller, nahm den Anruf entgegen. Ja, hier 3. Polizeirevier. Ein Einbrecher. Dr. Thomas, Siegener Straße, das neue Bürohaus. Ja, wir kommen sofort. Moment, geben Sie. Hallo, kommen Sie sofort. Ein Einbrecher. Ich bin ganz allein hier raus. Ich höre neben dem Zimmer. Hallo, hören Sie mich? Warten Sie am Apparat, ich lasse einen Beamten hier. Hören Sie. Was wollen Sie von mir? Tun Sie die Pistole weg. Ich habe die Polizei angerufen. Hallo. Sie muss jeden Abend nicht hier sein. Verdammt. Müller, Sie bleiben am Apparat. Die Verbindung ist noch hergestellt. Achten Sie auf das kleinste Geräusch, das Sie hören. Schreiben Sie es auf. Jawohl. Los, Schultes. Jawohl. Und Sie kommen auch mit. Jawohl, Herr Mein Aller. Beim Hinauseilen warf ich noch einen Blick auf die Uhr. 11:54. Zu viert, Schultes, zwei Beamte und ich sprangen wir in meinen Wagen, der vor dem Revier stand. Die Siegener Straße ist nicht weit vom 3. Revier. Länger als 5 Minuten brauchten wir keinesfalls. Als wir aus dem Wagen sprangen, hörte ich die letzten Schläge einer nahen Kirchturmuhr. Mitternacht. Die Straße war menschenleer. Ich blickte die Front des neuen Bürohauses empor. Alle Fenster waren dunkel. Hier, Dr. Thomas, 1. Stock. Die Glastür, die in das Innere des Hauses führte, war offen. Der Eingang war erleuchtet. Am Fuß der Treppe stand ein Mann. Er schien zu lauschen. Er sah uns an und sagte: Gut, dass Sie kommen. Da scheint etwas passiert zu sein. Ich habe einen Schuss gehört. Wissen Sie, woher er kam? Ich glaube, er kam aus unserem Büro. Aus Ihrem Büro? Wieso? Ich arbeite bei Dr. Thomas. Ach so. Haben Sie jemand die Treppe herunterkommen sehen? Nein. Ist das dort der Lift? Ja. Kramer, Sie bleiben beim Lift und niemand darf ins Haus. Gibt es hier noch eine zweite Treppe? Nein. Dann los. Kommen Sie mit. Wir eilten die Treppe hinauf. Das Haus war totenstill. Die Büros waren dunkel. Während der zweite Beamte auf dem Gang Wache hielt, öffneten wir im Schein einer Taschenlampe vorsichtig die Tür zu dem Raume von Dr. Thomas. Auch dieses Zimmer war dunkel. Der starke Lichtkegel unserer Taschenlampe glitt über den Raum. An der rechten Wand stand ein Schreibtisch. In dem Stuhl davor saß ein Mann. Er war tot, durch den Kopf geschossen. Der Tod musste sofort eingetreten sein. Sein Oberkörper lag halb über der Schreibtischplatte, ebenso sein rechter Arm. In Greifweite der rechten Hand lag der abgehobene Telefonhörer. Offenbar hatte der Mann ihn fallen gelassen. Ich erinnerte mich, dass ich einen Sekundenbruchteil vor dem Schuss gehört hatte, wie der Telefonhörer niedergelegt wurde. Schultes stieß mich an. Er wies auf den anderen Arm, den linken des Toten. Da, Herr Kriminalrat. Offenbar soll hier ein Selbstmord fingiert werden. Der linke Arm des Mannes am Schreibtisch hing zu Boden und wir erkannten erst jetzt im Scheine unserer Taschenlampe, dass die linke Hand eine Pistole umklammert hielt. Soll ich Licht machen, Herr Kriminalrat? Ja, meinetwegen. Nein, warten Sie, Schultes. Machen Sie noch kein Licht. Wir sollten erst mal feststellen, welche Lampe gebrannt hat, als der Überfall geschah. Das ist vielleicht wichtig. Da ist die Schreibtischlampe und dort die Deckenbeleuchtung. Sonst sehe ich keine Lampen. Einer von den beiden muss gebrannt haben, als der Mörder kam. Ja, aber wie wollen Sie das feststellen, Herr Kriminalrat? Fühlen Sie nur mal. Die Birne in der Schreibtischlampe ist kalt. Aha. Und die Lampe da oben? Nehmen Sie mal den Stuhl, Schultes. Ja. Aber beeilen Sie sich, sonst ist es zu spät. Können Sie es aufschrauben? Ja, Moment. Na? Ach, sind zwei Birnen. Beide sind kalt. Ist ja auch kein Wunder. Ist doch mindestens 10 Minuten her, dass der Anruf kam. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Wir haben jetzt 12.07 Uhr. Der Anruf kam vor 13 Minuten. Dann können wir ja gar nicht mehr feststellen, welche Lampe gebrannt hat. So eine Glühbirne kühlt ja in 3 bis 4 Minuten ab. Stimmt, Schultes. In 3 bis 4 Minuten. Aber wir können es wahrscheinlich doch noch feststellen. Wie denn, Herr Kriminalrat? Ist doch ganz einfach, Schultes. Sehen Sie? Hier. Und hier. Na, welche Lampe war es? Tatsächlich. Die Schreibtischlampe hatte gebrannt. Jawohl, die Schreibtischlampe war es. Und nun knipsen Sie bitte die Deckenbeleuchtung an. Jawohl. Ich neigte mich vorsichtig über den Telefonhörer, der auf dem Schreibtisch lag. Es war kein Amtszeichen zu hören. Offenbar bestand noch immer die Verbindung mit dem 3. Polizeirevier. Hallo, Möller, können Sie mich hören? Jawohl, Herr Kriminalrat. Haben Sie alle verdächtigen Geräusche aufgeschrieben? Es waren keine zu hören. Einmal kam mir es vor, als wenn eine Tür gequietscht hätte, aber es kann auch auf der Straße gewesen sein. Uns haben Sie gehört? Ja, die Tür habe ich zwar nicht gehört, aber als Sie dann zu sprechen begannen, habe ich Sie genau verstanden. Aha. Rufen Sie die Mordkommission und den Polizeiarzt an und schicken Sie mir schnell noch ein paar Mann. Wir müssen das Haus durchsuchen. Aber rufen Sie von einem anderen Apparat an. Legen Sie nicht auf. Nein, Herr Kriminalrat. So, Sie heißen also Siebert und sind ein Angestellter von Dr. Thomas. Ja, das heißt, ich will Ihnen lieber die Wahrheit sagen. Seit gestern eigentlich nicht mehr. Wieso nicht? Ich hatte einen Streit mit Herrn Dr. Thomas. Er hat mir kurzfristig gekündigt. Und weshalb hatten Sie einen Streit? Naja. Na schön. Wieso kamen Sie mitten in der Nacht hierher? Wo wohnen Sie eigentlich? Ganz in der Nähe. In der Brückenstraße. Ich bin ganz zufällig heute Abend hier. So. Die Tür zu dem Haus war offen. Sie meinen, sie ist nachts sonst immer verschlossen? Ich habe mir dabei weiter nichts gedacht. Haben Sie einen Schlüssel von der Tür? Nein. Nur die Hauptmieter haben einen. Also Dr. Thomas? Ja. Haben Sie Licht in seinem Zimmer gesehen? Nein. Das Zimmer geht nach der anderen Seite. Und dann? Auf einmal hörte ich etwas, das wie ein Schuss klang. Und dann war es plötzlich still. Danke. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung. Ja. Kann ich jetzt gehen? Ja, warten Sie draußen. Herr Kriminalrat? Ja, was ist? Haben Sie sich schon mal die Waffe angesehen? Das wollte ich eben tun. Warum? Ja, da ist was Komisches. Der tote Mann hält sie wie mit eisernen Klammern fest. Was meinen Sie? Ich krieg sie einfach nicht aus seiner Hand. Verstehen Sie? Das sagen Sie mir jetzt. Das hätten Sie mir doch sofort sagen müssen. Tatsächlich, der hält sie eisenfest. Sagen Sie, ist das schon die Totenstarre? Aber Schuld ist, vor knapp 30 Minuten hat der Mann doch noch gelebt. Die Totenstarre beginnt in frühestens 3 Stunden. Vielleicht ist er doch schon länger tot. Und irgendjemand anderer hat uns angerufen und die ganze Geschichte erfunden, ne? Das klingt wie ein Kapitel aus einem spannenden Kriminalroman, Schultes, aber das stimmt nicht. Selbst wenn es schon die Totenstarre wäre, dann könnten Sie ihm die Waffe trotzdem noch aus der Hand nehmen. Die Totenstarre verhindert das nicht. Aber hier, Sie bekommen die Finger einfach nicht auf. Und was soll das sein? Später, Schottes. Jedenfalls ist es ein wichtiges Indiz. Hoffentlich kommt der Arzt bald. Herr Kriminalrat, mir ist noch was aufgefallen. Na, was denn? Dr. Thomas hat die Pistole in der linken Hand. Und? Dem Mörder ist hier zweifellos ein Fehler unterlaufen. Der zweite Fehler. Der erste war, dass er das Licht ausmachte. Der zweite, dass er seinem Opfer die Pistole in die falsche Hand schob. In die falsche Hand? Woher wissen Sie denn das? Na ja, es ist doch nicht anzunehmen, dass sich jemand mit der linken Hand erschießt, ne? Aber Schultes, das ist in allen Fällen anzunehmen, wo es sich um einen beidhändigen Menschen oder um einen Linkshänder handelt. So, meinen Sie? Warten Sie mal. Herr Siebert! Siebert, der eigentlich hätte wissen müssen, ob sein Chef ein Rechts- oder ein Linkshänder war, gab vor, sich nicht erinnern zu können. Sehr merkwürdig. Na, das werden wir ja erfahren können. Aber vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, Schultes. Manchmal erzählen einem so etwas auch die stummen Dinge. Da liegen ein paar Sachen auf dem Schreibtisch. Vielleicht verraten die uns, ob der Tote ein Rechtshänder oder ein Linkshänder war. Lass uns mal sehen. Tja, natürlich. Er war ein Linkshänder. Na nu, woran wollen Sie das erkennen? Schauen Sie sich mal die Sachen auf dem Schreibtisch an. Ja. Ein Aschenbecher mit einer halb gerauchten Zigarre. Richtig, ja. Davor ein flaches Briefchen mit Streichhölzern, aufgeklappt. Es sind noch 6 Streichhölzer drin. Ein Füllfederhalter, die Kappe ist abgeschraubt. Eine Flasche Whisky, ein halbvolles Glas, eine offene Flasche Sprudel, ein Taschenmesser, der Korkenzieher ist geöffnet. Ja, ich sehe, Herr Kriminalrat, Sie haben recht. Er war ein Linkshänder. Haben Sie es auch entdeckt? Ja, aber das bedeutet doch vielleicht nur, dass der Mörder jemand ist, der weiß, dass Dr. Thomas ein Linkshänder war. Ja? Vielleicht, vielleicht. Was meinen Sie denn, was sich in dem Zimmer überhaupt abgespielt hat? Ja, sieht aus wie ein Racheakt. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Mörder sieht, dass Dr. Thomas telefoniert. Er weiß, dass er sich sehr beeilen muss. Er kann gerade noch die Pistole dem Toten in die linke Hand drücken. Vielleicht hat er noch andere Dinge geplant, einen gefälschten Abschiedsbrief oder ähnliches. Aber er muss eilig verschwinden. In der Hast macht er einen Fehler. Er knipst die Schreibtischlampe aus und stürzt davon. Und was schlagen Sie vor, was wir nun machen sollen? Ich meine, dass wir vor allem diesen Siebert Tag und Nacht bewachen müssen. Oder glauben Sie, es war ein Zufall, dass er gerade in diesem Moment unten an der Treppe stand? Grundsätzlich haben Sie recht, Schultes. Wir Kriminalisten dürfen niemals und unter keinen Umständen irgendetwas ungeprüft als Zufall hinnehmen. Nur, wissen Sie, unter uns müssen wir uns natürlich darüber klar sein, dass es solche Zufälle gibt. Ich würde meine Nachforschung in einer anderen Richtung machen, die mir erfolgversprechender zu sein scheint. Ja, und die wäre? Ja, meine lieben Hörer, nun sind Sie wieder an der Reihe. Diesmal handelt es sich gleich um mehrere Fragen. In welcher Richtung hätten Sie Ihre Nachforschungen angestellt? Was meinen Sie, was sich in dem Büro von Dr. Thomas wirklich abgespielt hat? Ich war mir darüber ziemlich im Klaren, und zwar aufgrund eines bestimmten Indizes. Wobei ich mich beeile hinzuzufügen, dass es sich diesmal um etwas Medizinisches handelt, Sie also von vornherein entschuldigt sind, wenn Sie es nicht wissen sollten. Aber es bleiben noch 2 Nebenfragen, deren Beantwortung umso leichter sein sollte. Die eine heißt, passen Sie bitte auf, an welchem Gegenstand, der auf dem Schreibtisch lag, lässt sich grundsätzlich erkennen, ob ein Mensch ein Rechtshänder oder ein Linkshänder ist? An einer Flasche Whisky lässt sich das offenbar kaum erkennen, aber vielleicht an einem der anderen Gegenstände. Ich darf sie noch einmal aufzählen. Ein Aschenbecher mit einer halb gerauchten Zigarre, ein flaches Briefchen Streichhölzer, in dem noch 6 Streichhölzer waren, ein Füllfederhalter, dessen Kappe abgeschraubt war, ein halbvolles Glas, eine Flasche Whisky, eine offene Flasche Sprudel und ein Taschenmesser, dessen Korkenzieher geöffnet war. Und schließlich die letzte Frage. Woran erkannten wir, welche Lampe vor etwa einer Viertelstunde gebrannt hatte, obwohl die Glühbirnen bereits nach 3 bis 4 Minuten abgekühlt waren? Und nun unsere musikalische Denkpause. So ging mein Gespräch mit Schultes weiter. Und in welcher Richtung werden Sie Ihre Nachforschungen anstellen, Herr Kriminalrat? Ich werde mich vor allem für die Vermögensverhältnisse des Dr. Thomas interessieren. Es sollte mich nicht wundern, wenn er in letzter Zeit sein Leben hoch versichert hat. Vielleicht zugunsten einer anspruchsvollen Frau. Ich fürchte, er war am Ende angelangt. Aber dieses Ende sollte sein letzter großer Coup werden. Wir haben immer wieder einmal mit einem Mord zu tun, der als Selbstmord getarnt wird. Hier geschah das Umgekehrte, das viel seltener ist. Ein Selbstmord sollte als Mord erscheinen. Es war Selbstmord. Dr. Thomas hat die Szene genau überlegt und sicher oft geübt. Stellen wir sie uns vor. Die Pistole liegt auf dem Tisch. Er dreht die Nummer des Polizeireviers und bevor sich noch der Beamte meldet, knipst er die Schreibtischlampe aus. Vorher wird er es kaum getan haben, denn es ist schwierig, eine Telefonnummer im Dunkeln zu drehen. Und während des Gesprächs hat er es auch kaum getan, da man das im Telefonapparat hätte hören können. Aber das Licht sollte aus sein, damit es umso mehr wie ein Mord aussah. Die Polizei meldet sich. Dr. Thomas sitzt im Dunkeln. Er hat die Pistole ergriffen. Er spricht seine wohlüberlegten Worte, er legt den Hörer hin, der Schuss fällt. Aber eines hatte er nicht vorausgesehen. Er konnte es auch niemals voraussehen. Ja? Die Pistole sollte ihm aus der Hand fallen, irgendwohin. Aber sie tat es nicht. Er wurde nämlich im Augenblick des Todes von einer kataleptischen Starre befallen. Ach so. Das gibt es, wenn auch selten. Die Gerichtsmediziner kennen sie nur zu gut. Diese Starre ergreift vor allem die Hände und sie macht es fast unmöglich, ihnen etwas zu entnehmen, was sie im letzten Augenblick umfasst hielten, geschweige denn etwas in sie hineinzuschieben. Nur Thomas selbst konnte den Schuss abgegeben haben. Darum hielt er die Pistole in der linken Hand. Ich verstehe. Und dass er ein Linkshänder war, das verrät uns ja das Briefchen Streichhölzer, ne? Sehr richtig. Ein solches flaches Päckchen Streichhölzer scheint mir einer der sichersten Zeugen dafür zu sein, ob jemand ein Rechtshänder oder ein Linkshänder ist. Es ist fast immer dasselbe zu beobachten. Der Rechtshänder hält so ein Ding in der linken Hand und reißt die Streichhölzer mit der rechten Hand von rechts nach links ab. Der Linkshänder macht es umgekehrt. Er hält das Briefchen in der rechten Hand und entnimmt ihm mit der linken Hand die Streichhölzer, die also von links nach rechts immer weniger werden. Das Päckchen hier verrät einen Linkshänder. Wie Sie vorhin sagten, Herr Kriminalrat, die stummen Dinge fangen an zu erzählen. Ein paar Streichhölzer. Oder eine Glühbirne. Auch sie hat uns etwas Wichtiges verraten. Die normale gläserne Birne hat sich nach wenigen Minuten bereits abgekühlt. Aber eine Glühbirne hat ja auch eine Fassung aus Metall und die kühlt sich viel langsamer ab. Sie haben es selbst gespürt, Schultes. Ja. Ich habe die Birnen herausgeschraubt. Und die Fassung der Birne in der Schreibtischlampe war auch noch nach einer Viertelstunde fühlbar warm. So, und was machen wir nun mit dem jungen Mann, dem Siebert? Tja, was schlagen Sie vor, Herr Kriminalrat? Ich meine, wir schicken ihn nach Hause. Buchen wir ihn stillschweigend als eine nützliche Erfahrung, Schultes. Ja, es gibt merkwürdige Zufälle. Sie haben ja so recht, Herr Kriminalrat. Sie hörten aus der Reihe Kriminalrat Obermoos erzählt Der Mann am Schreibtisch von Walter Gerteis. Die Person und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos Heinz Schimmelpfennig, Kriminalbeamter Schultes Hans Timmerding, Kriminalbeamter Möller Otto Knurr, der Zeuge Herr Siebert Uwe Dallmayr und Dr. Thomas Herbert Weißbach. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 49. Folge der Reihe lief erstmals am 4. April 1961 im Hessischen Rundfunk. Es war schon eine mysteriöse Geschichte. Allerdings. Ich übrigens habe nur eine der drei Rätselfragen dieser Geschichte ansatzweise beantworten können, nämlich die nach der Linkshänder-Thematik. Das leuchtete mir schon ein. Und trotzdem frage ich mich, ob nicht auch die Art, wie der tote Dr. Thomas die Zigarre im Aschenbecher abgelegt hat, ein Hinweis hätte sein können. Gab es da nicht immer so Rillen, so Einkerbungen, die man treffen musste? Und würde ein Linkshänder das nicht anders machen als ein Rechtshänder? Und was ist mit der Fingerhaltung und den entsprechenden Abdrücken auf der Zigarre selbst? Da stimmte doch etwas nicht. Oder habe ich nur zu viel CSI Vegas geguckt? Kann natürlich sein. Was denken Sie? Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel. Weiter geht's. In der nun folgenden Geschichte gerät Kriminalrat Obermoos mal wieder in eine gefährliche Verschwörung. Telefon 23311. So heißt der 50. Fall der Obermoos-Hörspielserie. Und wie immer werden Telefonnummern hier niemals gewählt. Nein, nein, sie werden gedreht. Die Regie hat wieder Heinz-Otto Müller. Ja, meine lieben Hörer, nun sind Sie wieder an der Reihe. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Hier Obermoos. Ja. Aber natürlich können wir das machen. Mhm. Jawohl, bitte rufen Sie mich wieder an, wenn es soweit sein wird. Auf Wiederhören, danke. Also, Herr Kriminalrat, ich bewundere manchmal Ihre Geduld. In den letzten 20 Minuten war das der 6. Telefonanruf. Sie sind euch sowas gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Ich an Ihrer Stelle hätte den Apparat längst in der Ecke gefeuert. Aber Schultes, öffentlichen Besitz in die Ecke feuern? Na, ich will's nochmal überhört haben. Außerdem, Sie sehen die Dinge nicht richtig. Das Telefon ist mein Freund und wie ein guter Freund darf es jederzeit bei mir klingeln. Es hat mir einmal das Leben gerettet. Ich sehe es heute nicht vor Ihnen, wenn ich damals nicht ein Telefon gehabt hätte und vor allem, wenn ich nicht gewusst hätte, dass jedes Telefon eine kleine Eigentümlichkeit besitzt. Die klingt wie Zauberei. Wieso? Das verstehe ich nicht. Also, dann werde ich Ihnen die Geschichte erzählen. Wir hatten es damals mit einer höchst gefährlichen Geheimorganisation zu tun, die vor nichts zurückschreckte. Sie war überraschend gut über alle unsere Schritte informiert. Wir begannen uns gegenseitig zu beargwöhnen. Wie berechtigt das war, erlebte ich an einem Vormittag bei einer Besprechung im Präsidium. Ich spürte plötzlich in meiner Rocktasche einen Zettel. Ja, ich warf einen Blick darauf und steckte ihn mit gelassener Miene wieder ein. Aber die war nur gespielt, denn auf dem Zettel stand: Vorsicht, Sie sind in höchster Gefahr, ein Freund. Was denn? Sie hatten gar nicht gemerkt, wie der Zettel in Ihre Tasche gekommen war? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ach nee. Ich betrachtete unauffällig die Männer, die mit mir um den großen Tisch saßen. Wer von ihnen mochte das wohl gewesen sein? Etwa der lebhafte, dicke Polizeipräsident? Das war sehr unwahrscheinlich. Oder sein hagerer, schweigsamer Stellvertreter? Oder der bullige Kommissar dort drüben? Oder vielleicht der weltmännische und elegante Mann mir gegenüber, der Vertreter einer auswärtigen Polizeiorganisation? Ich kannte ihn nur unter dem Namen Baron von Meyenhoff. Ich wurde mir nicht klar darüber, wer mein geheimnisvoller Freund war. Na, ich behielt die Sache mit dem Zettel für mich, aber Sie werden verstehen, dass ich selbst meine Sekretärin nun heimlich von der Seite zu beobachten begann. Haben Sie noch irgendwelche Wünsche, Herr Kriminalrat? Nein, mein liebes Fräulein Degenstock, ich werde heute Nachmittag zu Hause arbeiten, aber rufen Sie mich an, wenn irgendetwas los sein soll. Ja, Sie können sich drauf verlassen, Herr Kriminalrat. Ich bewohnte damals eine kleine Junggesellenwohnung allein für mich. Sie lag in einer stillen Außenstraße, und zwar, was für die weitere Geschichte wichtig ist, im Parterre. Es mochte gegen 3:30 sein. Ich war in die Lektüre eines langen Berichtes vertieft, als es an meiner Wohnungstür schellte. Was von diesem Augenblick an geschah, möchte ich Ihnen so genau wie möglich erzählen. Bitte geben Sie Acht. Ich öffnete. Ach, Sie sind es, Herr von Meyenhoff. Bitte nicht so laut. Kann ich Sie sprechen? Ich möchte nicht gern gesehen werden. Aber natürlich. Bitte treten Sie ein. Herr von Meyenhoff war wie stets tadellos gekleidet. Er trug einen hellen Sommeranzug, einen weißen Panama-Hut hatte er in die Stirn gezogen. Er trug Handschuhe an den Händen und einen leichten Stock aus Rohr unter den Arm geklemmt. Als ich die Wohnungstür hinter ihm schloss, atmete er erleichtert auf. Es war in diesem Augenblick niemand auf der Treppe gewesen. Er hängte seinen Panama-Hut an den Kleiderständer im Korridor. Das Rohrstöckchen lehnte er an die Wand. Dann trat er in mein Zimmer. So, da wohnen Sie. Ganz allein, wie ich höre. Ja. Aber nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Oh nein, danke. Oder einen guten Cognac? Nein, nein, danke, gar nichts. Ich störe doch nicht. Nein, durchaus nicht. Ich bin allerdings etwas neugierig zu erfahren, was mir das Vergnügen Ihres Besuches verschafft. Eine Frage. Können Sie sich den Grund vielleicht denken? Offen gestanden, nein. Und ich rate auch nicht gern. Das ist sehr lobenswert. Ich will Sie auch nicht auf die Folter spannen. Ich will gleich zur Sache kommen. Sie haben doch meine Warnung erhalten. Ach so. Sie waren das also. Ich habe Sie natürlich beobachtet, wie Sie den Zettel lasen, und ich darf Ihnen ein Kompliment machen. Sie haben Ihr Gesicht gut in der Gewalt. Ich darf meine Frage wiederholen. Sie haben mir also die Warnung zugesteckt. So ist es. Aha. Ja, dann darf ich Ihnen auch ein Kompliment machen. Sie haben die Geschicklichkeit eines versierten Taschendiebes. Ich hatte hinter meinem Schreibtisch Platz genommen. Mein Besucher saß einige Meter davon entfernt in einem Clubsessel. Irgendetwas war mir aufgefallen. Was war es nur gewesen? Eine Kleinigkeit nur. Aber sie beunruhigte mich. Was war es nur? Und warum hatte der Mann mir gegenüber ständig seine beiden Hände in die Rocktaschen versenkt? Danke für das Kompliment. Aber wir haben keine Zeit, mit Komplimenten zu verlieren. Sie sind tatsächlich in großer Gefahr, mein lieber Obermoos. Woher wissen Sie das? Das möchte ich für mich behalten. Aber Sie sollten die Warnung sehr ernst nehmen. Ich werde mir zu helfen wissen. Ich fürchte, Sie unterschätzen diese Leute. Sie sind ihnen zu gefährlich geworden. Man hat beschlossen, sie zu beseitigen. Wer ist man? Plötzlich wusste ich, was mir aufgefallen war. Ich muss gestehen, dass mir in diesem Augenblick ein unangenehm kaltes Gefühl die Wirbelsäule hochkroch. Ich musste den Mann dazu bringen, wenigstens eine seiner Hände aus der Rocktasche zu nehmen. Übrigens, entschuldigen Sie, Herr von Meyenhoff, wenn ich abschweife. Dieser Bericht hier, den ich vorhin bekommen habe, wird Sie im höchsten Maße interessieren. Sie sollten gleich einmal einen Blick darauf werfen. Wenn Sie Wert darauf legen, meinetwegen. Ich erhob mich und reichte meinem Gegenüber den Bericht. Er nahm ihn mit der linken Hand in Empfang und begann zu lesen. Ich setzte mich wieder an den Schreibtisch. Nun wusste ich, dass ich mich tatsächlich in höchster Gefahr befand. Und zwar jetzt, in diesem Augenblick und in diesem Zimmer. Die Gefahr drohte mir von dem eleganten Mann gegenüber. Ich ahnte, was er die ganze Zeit in der rechten Rocktasche umfasst und auf mich gerichtet hielt. Eine kleine Krümmung seines Zeigefingers und was jene Gangster beschlossen hatten, war ausgeführt. Was sollte ich tun? Ich hatte keine Waffe. Und wie viele Minuten standen mir überhaupt noch zur Verfügung? Mein Blick fiel auf das Telefon. War dies die letzte Chance? Ich griff nach dem Hörer. Wen wollen Sie anrufen? Ach, nur meine Sekretärin. Sie erlauben doch. Bitte, aber erwähnen Sie nicht, dass ich hier bin. Natürlich nicht. Ich begann, die Nummer zu drehen. 2-3-3-1-1. Ich ließ den Finger in der Drehscheibe. Hier, Obermoos. Ich muss mich sehr wundern über Sie, verehrtes Fräulein Degenstock. Sie haben mir ja nur den ersten Teil des Berichtes geschickt. Sie sind mir eine schöne Hilfe. Sofort machen Sie das wieder gut. Wie? Kommen Sie mir nicht mit solchen Ausreden. Sie schauen mir viel zu viel durchs Fenster. Ja, das ist es. Wiedersehen. Was ist denn? Ist Ihnen nicht gut? Was haben Sie denn? Leider nichts. Es war nur immer Ärger mit dem Personal. Sie scheinen ja keine sehr zuverlässigen Mitarbeiter zu haben. Leider. Manchmal täuscht man sich eben nicht. In Ihnen habe ich mich jedenfalls nicht getäuscht. Was wollen Sie damit sagen? Oh, ich weiß mehr von Ihnen, als Sie glauben. Und das wäre? Sie haben in all den Wochen einen Fehler gemacht. Einen verhängnisvollen Fehler. Und ich weiß, dass er nicht nur mir aufgefallen ist. Was für ein Fehler? Regen Sie sich bitte nicht auf, das hat gar keinen Sinn. Geschehen ist nun mal geschehen. Entweder sagen Sie jetzt sofort den Fehler oder... Oder? Nun, sagen Sie doch, was Sie sagen wollten. Genieren Sie sich nicht. Sie werden überrascht sein. Aber wenn Sie wollen, ich erzähle Ihnen gerne die ganze Geschichte. Nun? Wir hatten damals eine Konferenz. Sie erinnern sich sicher, das war damals, als der Polizeipräsident die Grippe bekam. Warum schütteln Sie Ihren Kopf? Das galt nicht Ihnen. Also hören Sie, Obermoos, lassen Sie das Theater. Es nutzt Sie gar nichts. Gar nichts. Versuchen Sie auch nicht, auf solche kindische Weise Zeit zu gewinnen. Ob Sie ein oder zwei Minuten länger leben, spielt da keine Rolle. Meinen Sie? Na, dann muss ich Sie eines Besseren belehren. Was Sie mit mir vorhaben, das weiß ich längst. Aber Sie wollen doch dieses Zimmer lebend verlassen. Was meinen Sie damit? Dass Sie ein toter Mann sind, wenn Sie jetzt nur eine Handbewegung machen. Drehen Sie sich ja nicht um. Hinter Ihnen ist das Fenster und dort stehen zwei Polizisten und haben ihre Pistole auf Sie gerichtet. Eine falsche Bewegung von Ihnen und ich fürchte, es ist um Sie geschehen. Sie werden doch nicht glauben, dass ich auf so einen plumpen Trick reinfalle. So? Na, dann werde ich es Ihnen beweisen. Aber noch einmal, drehen Sie sich ja nicht um. Wachtmeister, klopfen Sie doch mal ans Fenster. So, und nun heben Sie gefälligst Ihre Hände hoch, aber rasch. Verdammt. Kommen Sie herein, meine Herren. Und vielen Dank, Freund Degenstock. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen konnte. Ist ja doll, Herr Kriminalrat. Wie haben Sie denn das gemacht? Na, Herr Schultes, ich hatte es eingangs ja schon angedeutet. Ich habe meinem lieben Fräulein Degenstock etwas anderes durchtelefoniert, als dieser famose Herr von Meyenhoff hörte. Naja, aber wie? Aber wie? Das sollen Sie ja eben rausbekommen, Schultes. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Woran habe ich wohl gemerkt, dass mein Besucher mit bösen Absichten gekommen war? Es war nur eine Kleinigkeit, aber sie war deutlich. Ja, meine lieben Hörer, das sind doch die beiden Fragen, die ich an Sie richten möchte. Wieso brachte mein harmloser Telefonanruf die rasche Hilfe? Und was verriet mir, dass der Besucher Böses im Schilde führte? Was meinen Sie wohl? In ein paar Minuten komme ich wieder und bestätige Ihnen, ob Sie es richtig entdeckt haben. So ging mein Gespräch mit Schultes weiter. Also, Herr Kriminalrat, etwas ist mir aufgefallen. Sie sagten, als es an Ihrer Tür schellte, Sie würden alles ganz genau erzählen. Ja. Und dann erwähnten Sie, dass der Herr Meyenhoff einen Panama-Hut trug. Handschuhe an den Händen und ein Stöckchen aus Rohr. Ja. Aha. Und dann erzählten Sie, dass er den Hut an den Kleiderständer hängte und das Rohrstöckchen an die Wand lehnte. Aber von den Handschuhen erwähnten Sie nichts. Richtig, das war's. Er behielt die Handschuhe an. Seine rechte Hand umklammerte eine Pistole in der Rocktasche. Seine linke Hand verbarg er ebenfalls, damit ich die Handschuhe nicht sehen sollte. Aha. Als ich ihm den Bericht gab, sah ich es aber dann doch. Warum behielt er die Handschuhe an? Nun, es gab nur einen Grund. Er wollte keine Fingerabdrücke hinterlassen. Aber wie Sie das mit dem Telefongespräch gemacht haben, also das weiß ich nicht. Passen Sie auf, Schuld ist ganz einfach. Ja? Die Nummer war 233. 1-1. Die 1 ist ganz rechts auf der Drehscheibe. Hm? Ich erzählte Ihnen schon, dass ich den Finger in der Drehscheibe ließ. Wenn ich nun die Drehscheibe ein ganz klein wenig noch weiter nach rechts drehe, wird das Gespräch sofort unterbrochen. Drehe ich die Scheibe wieder das kleine Stückchen auf die 1 zurück, ist die Verbindung von selbst wiederhergestellt. Ich habe den größten Teil dessen, was ich in die Muschel sagte, auf diese Weise dem Fräulein Degenstock unterschlagen. Und nur bei ein paar wenigen Worten die Verbindung hergestellt. Ach so. Was meine Sekretärin zu hören bekam, war etwas ganz anderes als mein Besucher. Nämlich, hier Obermoos, Hilfe, sofort kommen, durchs Fenster. Ja, ja, ich verstehe. Und Fräulein Degenstock hat auch sofort funktioniert, ne? Na, ich sagte ja schon, sie ist tüchtig. Und wenn Sie kein Telefon gehabt hätten oder Ihnen der Trick nicht eingefallen wäre... Ja, dann hätten Sie jetzt einen anderen Chef, Schultes. Sie hörten aus der Reihe Kriminalrat Obermoos erzählt Telefon 23311 von Walter Gerteis. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos Heinz Schimmelpfennig, Kriminalbeamter Schultes Hans Timmerding, Fräulein Degenstock Marianne Steinbrenner und Baron von Meyenhoff Herbert Weißbach. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 50. Folge der Reihe lief erstmals am 18. April 1961 im Hessischen Rundfunk. Das ist Ihnen doch gewiss auch sofort aufgefallen, nicht wahr? Ich wusste doch, dass Sie sich zum Detektiv eignen. Ja, Kriminalrat Obermoos ist ein schlauer Fuchs. Haben Sie die Lösung gewusst? Wer wie ich früher alle Tricks des Wählscheibentelefons ausprobiert hat, wird die Sache mit der überdrehten 1 bestimmt noch kennen. Ich habe damals alle damit wahnsinnig gemacht. Das war hilfreich, wenn man eine Störung vortäuschen konnte, etwa wenn man lieber Tom und Jerry gucken wollte, als ewig mit der Oma zu telefonieren. Heute geht das natürlich nicht mehr, außer wenn man bei Videokonferenzen sein Gesicht so gut stillhält, dass das Gegenüber eine technische Panne vermutet. Das mache ich dauernd, das ist ein herrlicher Spaß. Kriminalrat Obermoos erzählt mit Heinz Schimmelpfennig. 132 Folgen entstanden zwischen 1959 und 1970 im Hessischen Rundfunk. Und erlauben Sie, dass sich der gestern 10 Jahre alt gewordene Hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen, zuerst in der ARD-Audiothek, aber auch überall sonst. Das wär's für heute. Sollten Sie noch mehr erfahren wollen, weitere Folgen von Kriminalrat Obermoos finden Sie in der ARD-Audiothek, ebenso wie das eingangs erwähnte Hörspiel Zauberei auf dem Sender. Das steht im unbedingt empfehlenswerten Hörspiel-Podcast 100 von 100. Dort wird die Geschichte des deutschen Hörspiels perfekt für Sie aufbereitet. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.